Spanische Schlösser. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Boyd. Zweiter Teil. Dieses leichte Schwindelgefühl, das mich während des Starts überkam, war wohl keineswegs auf das Ungeschick des Piloten oder die schlechten Wetterverhältnisse über London zurückzuführen, sondern vielmehr auf mein so plötzlich aus der Bahn geratenes Leben. Schließlich war ich Buchhändler. Und wenn ich nicht ausgerechnet gestern erfahren hätte, dass der Bankrott durch nichts mehr abzuwenden war, hätte ich den Laden nicht dem zweitklassigen Schauspieler Hathaway Arnold überlassen, der Shakespeares Dramen mit Sicherheit nicht von einem Telefonbuch unterscheiden konnte und den mir die vorlaute Teresa geschickt hatte, um mich zu nötigen, den Auftrag ihres Großvaters anzunehmen. Der alte Forrest wollte also, dass ich diesen Jock Cameron finde, der ja längst an Altersschwäche gestorben sein konnte. Aber Forrest lebte ganz offenbar seit seiner Zeit bei den internationalen Brigaden im Spanien der 30er Jahre in der Gewissheit, dass wer damals nicht den Heldentod gestorben war, wie mein eigener Großvater, mit dem ewigen Leben beschenkt worden ist. Dann war da noch der undurchsichtige Mr. Coleman mit seinen blauen und zugleich blinden Augen, der irgendwie zur Familie Forrest zu gehören schien und unter keinen Umständen wollte, dass Cameron gefunden wurde. Weder wusste ich, warum der eine ihn finden wollte, noch warum der andere ihn nicht finden wollte. Circa 6 Meilen über der Erde öffnete ich die Mappe, die Teresa mir mitgegeben hatte. Sie enthielt verschiedene Unterlagen, darunter etwas, das aussah wie eine Adressenliste, ferner eine Hotelreservierung, etliche ramponierte Postkarten und Geld. In 36.000 Fuß Höhe besonders hoch willkommen. Ich stopfte alles wieder hinein, was mein Nachbar mit einem zustimmenden Lächeln quittierte. Na, Gott sei Dank. Wie bitte? Ich saß mal in einer Maschine von New York neben einem, der hat vom Start bis zur Landung pausenlos an einem Taschenrechner herumgepolt. Da hätten Sie sich beim Piloten beschweren sollen. Ich habe mich leider betrunken. Und dann wurden Sie laut. So weit lasse ich es nie kommen. Was sind Sie vom Beruf? Ich habe einen Buchladen. Ach, wie interessant. Neue oder antiquarische? Beides. Ich hatte eine Großtante, die ein Buch geschrieben hat. Ach ja? Sie ist Emily Twelvetrees. Er war ein freundlicher, kleiner, aber auch einschläfernder Mann, was er an sich selbst vorführte, während die Maschine nordwärts düste, mit ihren apathischen Passagieren im Bauch Erbsen in einer 600 Meilen pro Stunde schote. Der Captain ließ uns wissen, es regne in Glasgow. Man werde aber trotzdem landen. Und das tat er dann auch. Ein Taxi brachte mich in ein Hotel, das beflaggt war wie ein kleiner Kriegsschauplatz. Das Zimmer im 7. Stock hatte ein Fenster zum Fluss. Mit dem Regen zusammen also ziemlich nasse Aussichten. So holte ich die Papiere noch einmal aus der Mappe, um sie genauer anzusehen. Die Namens- bzw. Adressenliste, die 5 Ansichtskarten mit Eselsohren, die zwar aus verschiedenen Teilen Englands stammten, ansonsten aber gleiche Hand und Unterschrift zeigten. Jock. Ich entschloss mich, einfach oben anzufangen mit der Liste. Altenheim-Valleyfield. Mein Name ist Mayer. Ja, bitte. Ich möchte gern einen Ihrer Insassen besuchen. Ja? Einen Mr. Henderson. Ah ja, ein Mr. Henderson wohnt bei uns. Und wann komme ich am besten? Sind Sie ein Angehöriger? Ein Bekannter von Bekannten. Die normalen Besuchsstunden sind zwischen 7 und 8 Uhr abends. Gut. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Vorschriften bezüglich Rauchen und Alkohol sehr streng gehandhabt werden. Ich werde gegen 7 Uhr da sein. Das Valleyfield Altenheim war ein magersüchtiges, dreistöckiges Gebäude mit einem Stück Rasen davor, so groß wie ein Kinderbillard. Nur nicht so eben. Die Zimmer unten hatten chauvinistische Schottenmustervorhänge und es roch zu gleichen Anteilen nach Katzen und nach Desinfektionsmitteln. Um 7 Uhr ertönte eine Glocke und die Besuchermeute wurde losgelassen. Eine mürrische Schwester mit Krampfadern führte mich zu einem Zimmer, in dem ein Mr. Henderson bettlägerig war. Er war um die 80, hatte den Teint eines gesunden, polierten Apfels, silbriges, weiches Haar und hellblaue Augen. Ja, Mr. Mayer? Können wir uns unter vier Augen unterhalten? Sie haben es gehört, Silly. Einer von uns ist zu viel. Das ist dir schwer gefallen. Neugierig, eine wie die andere. Also was gibt's, was Sie nicht in Gegenwart von anderen besprechen können? Oh, nichts. Das ist immer ja schnell fertig. Ich habe ein Mitbringsel für Sie. Erst sagen Sie mir noch etwas. Ja? Kennen wir uns? Sie kannten vermutlich meinen Großvater. Ja? Augustus Mayer. Ja. Augenblick. Charama, 1937. Ist das gefallen, ja? Ja. Hatten Sie etwas von einem Mitbringsel gesagt? Ja, richtig. Whisky oder Rauch? Ja, was würden Sie zu Whisky und Rauch sagen? Das ist ein Volltreffer. Zum Gedenken an ein paar alte Kameraden, sagen wir. Da drüben stehen Gläser. Ja. So, für mich nämlich. Danke. Cheers. Malt, das einzig Wahre. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Nur zu. Dann will ich Ihnen erst mal sagen, wer ich bin und was mich zu Ihnen führt. Ja, wer du bist, das weiß ich schon. Du bist der Enkel vom großen Gastmeier. Und das reicht mir. Und in der anderen Sache, warum du gekommen bist? Na, da wird es sein wie mit den anderen. Welchen anderen? Haben wir noch was in der Flasche? Ja, ja. Gibt zwei, die mich jeden Sonntagvormittag besuchen. Cheers. Cheers. Ein Junge und ein Mädchen. Wie es heute so ist, hat der Junge das lange Haar und das Mädchen die Hosen an. Und worüber sprechen die? Ach, dem geht der Gesprächsstoff nie aus. So viel steht fest. Interessante Sachen? Es kommt auf den Standpunkt an. Aha. Und was ist von deren Standpunkt aus interessant? Alte, kaputte Kerle, wie ich einer bin. Sie glauben, die sehen Sie so? Nein, die wollen mir nicht gefällig sein, ja umgekehrt. Inwiefern? Ich glaube, ich stelle was dar für Sie, was Sie nur noch aus Büchern kennen. Oh, die sagen Ihnen das so? Nein, die Worte dafür sind Ihnen wahrscheinlich auch abhanden gekommen. Können wir das Thema wechseln? Klar. Erinnern Sie sich aus Ihrer Zeit in Spanien an einen gewissen Jock Cameron? Zum Teufel. Was ist? Ja, von dem habe ich neulich erst gesprochen. Und wer hat die Rede auf ihn gebracht? Ja, die zwei, die sonntags immer kommen. Die haben was im Sinn mit dem spanischen Bürgerkrieg. Ein Projekt daraus zu machen. Das ist nicht sehr originell. Wieso? Das haben auch Hitler und Mussolini getan. Stimmt. Aber die beiden Kids machen vielleicht was Besseres draus. Ganz versessen waren die, was über Jock zu hören. Fragten und fragten, als wäre irgendein Popstar. Und nicht ein harter Bursche aus Coatbridge. Sind Sie nach Spanien mit ihm in Verbindung geblieben? Nein. Aus einem besonderen Grund? Vielleicht, weil wir meinten, es sei alles für die Katz gewesen. Aber das glauben Sie nicht wirklich. Wenn ich das glauben würde, mehr, dann wäre auch Ihr Großvater vergeblich gestorben. Und ich könnte nicht beim ganzen Stapel Bibeln schwören, dass ich unter den gleichen Umständen das Gleiche wieder tun würde. Ich beneide Sie. Das kannst du halten, wie du willst. Das war nicht der Grund, aus dem ich es gemacht habe. Mr. Henderson, ich würde... Danke für den Whisky. Guten Nacht mehr. Auf dem Heimweg beschloss ich, ihm meine Stimme für die Wahl zum Greis des Jahres zu versagen. Verständlicherweise, denke ich, denn auf seiner Liste der Menschen, ohne die er nicht auskam, schien ich auch nicht gerade ganz oben zu stehen. Das Grübeln darüber brachte mich durch die regennassen Straßen bis vors Hotel. An der geöffneten Zimmertür aber war erst einmal Halt, denn ich starrte in ein fremdes Gesicht, das seinerseits mich vom Fenster her in einer Art von trotziger Verlegenheit anstarrte. Ich weiß, es ist nicht gerade üblich. Ja, da stimmen wir schon mal überein. Aber es schien so wichtig. Der Rainer, bitte, wer sind Sie? Ich heiße Nora McGill. Ja, und wie sind Sie hier reingekommen? Ein Zimmermädchen hat mir aufgemacht. Reizend. Wie viel hat Sie das gekostet? Nichts. Jetzt machen Sie mir doch nichts vor. Ich habe ihr gesagt, Sie seien mein Freund. Und die Welt liebt die Liebenden. Ja, und was jetzt? Ich rufe die Polizei. Was ist daran so komisch? Ich bin von der Polizei. Binsenweisheiten sollte man vielleicht wirklich nicht in Frage stellen. So wie man schlafende Hunde besser nicht weckt. Oder wie man umgekehrt Schuster ermutigen sollte, bei ihrem Leisten zu bleiben. Denn wie kam ich, ein Buchhändler, dazu, wie Sam Spade herumzulaufen oder wie Philip Marlowe oder irgendeiner dieser Fischer in trüben Gewässern? Stelle ich, fragte ich mich, den richtigen Leuten die richtigen Fragen an den richtigen Orten? War der Mann, den ich suchte, schlicht verloren gegangen? Oder nur verlegt? Nächste Frage. Wie wäre eine der erwähnten Großstadtlegenden mit der jungen Lady umgesprungen, die sich in mein Hotelzimmer eingeschmuggelt hatte und behauptete, von der Polizei zu sein? Wollen Sie denn nicht meinen Ausweis sehen? Wenn ich wieder zu mir gekommen bin. Hier ist er. Sieht ja hervorragend aus. Aber man kann die Dinger sicher auch fälschen. Ja. Sie kennen sich da aus? Das nicht. Haben Sie einen Ausweis? Ja. Darf ich ihn mal sehen? Es ist zu Hause. Und wo ist das? London. Nicht eher Dublin? In Dublin war ich überhaupt noch nie. Unsere Informationen besagen aber etwas anderes. Dann sind Ihre Informationen einen Dreck wert. Was machen Sie hier? Im Augenblick versuche ich verzweifelt höflich zu bleiben. Sie nehmen eine sehr negative Haltung ein. Ja, das ist womöglich einfach zu erklären. Womöglich ja, Hanrahan. Ich verstehe nichts von diesen Dingen, aber gehen Sie nicht normalerweise zu zweit auf die Jagd? Sie meinen die Polizei? Der Sie nach Ihren Worten angehören. Mein Kollege hat nur kurz das Zimmer verlassen. Fraglos, um sich zwei neue Daumenschrauben zu beschaffen. Fraglos. Und warum hat er dann nicht den Zimmerservice angerufen? Müssen wir aufmachen, ja? Ja. Das ist Inspektor McNeil, Special Branch. Freut mich, dass Sie doch noch kurz hereinschneien. Warum übrigens? Ein Missverständnis, Mr. Mayor. was immer das heißt. Aber wenigstens beherrschen Sie meinen Namen. Teil des Missverständnisses, Sir. Warum hat Ihre Kollegin mich Hanrahan genannt? Weil sie nicht weiß, wie Hanrahan in Wirklichkeit aussieht. Sie schon? Da liegt der Hund begraben, Mr. Mayer, das weiß niemand. Sind Sie ein Patriot, Mr. Mayer? Ein Lauter bestimmt nicht. Oh, Sie enttäuschen mich. Wieso? Was haben Sie erwartet? Etwas Geistreicheres vielleicht. Zum Beispiel etwas à la Samuel Johnson? Patriotismus ist eines Schurken letzte Zuflucht? Meine Kollegin hat ein Diplom als Philologin. Dass man damit bei der Polizei landet. Sie haben unsere Frage noch nicht beantwortet. Wenn Sie meine Einstellung wirklich so sehr interessiert, können Sie sich an Chesterton halten. Gilbert Keith Chesterton hat etwas gesagt, was sich mit meiner Haltung weitgehend deckt. Wer sagt, mein Vaterland hat immer recht, kommt mir vor wie jemand, den es nicht kümmert, ob seine Mutter betrunken ist oder nicht. Okay. Na, wenn es nichts weiter zu besprechen gibt, würden Sie sich dann bitte auf die Socken machen und mich in Ruhe lassen. Nur eines noch, Mr. Mayer. Ja? Niemand weiß, wie dieser Hanrahan aussieht. Niemand weiß, unter welchem Namen er herumreist. Also lassen Sie die Tür brav zu und lassen Sie niemanden herein. Im Wonnemonat Mai des Jahres 1902 explodierte der Berg Pelé auf der Insel Martinique. In der Hauptstadt Saint-Pierre überlebten nur 2 Menschen von 30.000. Der eine war ein Häftling, der andere ein Irrer. Und die kamen davon, weil sie beide in Zellen eingesperrt gewesen waren. Während ich noch überlegte, ob ich mich mehr den kriminellen oder den verrückten Naturen verwandt fühlte, klingelte das Telefon. Ja? Sind Sie das, Mayer? Ich bin nicht sicher. Bizarre Antwort. Wir leben in einer bizarren Welt. Wie ist das Wetter oben in Schottland? Zwischen schlecht und schlechter. Und Sie sind übler Laune, scheint mir, mein Junge. Sagt Ihnen der Name Hanrahan etwas? Nicht das Geringste. Hat die Polizei bei Ihnen Erkundigungen eingezogen über mich? Haben Sie zu tief in die Glasgower Biergläser gesehen? Woher wissen Sie überhaupt, dass ich hier bin, Coleman? Intuition. Nicht von Forrest? Nein. Teresa? Mein lieber Junge. Teresa würde mir nicht mal sagen, wie viel Uhr es ist und wenn sie mit 2 Uhren herumliefe. Aber jetzt mit Ihrem freundlichen Einverständnis würde ich gern mit ihr sprechen. Wie kommen Sie auf die Idee, dass sie hier ist? Weil sie eine ziemlich melodramatische Nachricht hinterlassen hat, in der steht, dass sie nach Glasgow fahre. Um mich zu treffen? Na ja, das nahm ich an. Ja, und inwiefern ist die Nachricht melodramatisch? Es hat sich hier gestern eine kleine, sagen wir mal, Unerfreulichkeit abgespielt, über die ich jetzt nicht sprechen möchte. Ja, danke, Coleman. Ich habe mich für einen bestimmten Job anheuern lassen. Und zu mehr habe ich auch einfach keine Lust. Sagen Sie, Teresa, ich hätte angerufen. Supermarktimperien entstehen aus primitiven kleinen Dorfläden, wie man weiß. Und Lord Cornet Beef, den Sie gestern Abend im Fernsehen interviewt haben, weigerte sich, seinen Erfolg dem Monetarismus, dem Kapitalismus oder irgendeinem anderen Ismus zuzuschreiben. Konnte auch keinen größeren Ehrgeiz als den üblichen und keine größere Habsucht als die normale an sich entdecken. Die Wahrheit ist, verkündete er 10 Millionen Zuschauern, dass ich dem Tante-Emma-Laden Lebewohl sagte, weil mich die Gesichter auf der anderen Seite des Ladentischs zu sehr angeödet haben. Ich warf mich auf das wie von Computerhand akkurat bereitete Bett und dachte, oh ja, Lord Cornet Beef, wie gut verstehe ich das. Als ich aufwachte, war es dunkel und so ähnlich war der Geschmack in meinem Mund. Ich blieb noch einen Augenblick liegen und dachte mir einen Top-Service aus, bei dem man seine Probleme, Irritationen und Komplexe abholen ließ und nach einer Weile wohlgebügelt und frisch duftend zurückbekam. Allerdings nicht zu übersehen, dass daran schon andere arbeiteten. Solchermaßen deprimiert nahm ich den Lift Richtung Erdgeschoss und Speisesaal. Wohnen Sie im Hotel, Sir? Ja. Wie ist der Name, bitte? Mehr. Oh, das trifft sich ja vorzüglich. Was? Eine junge Dame hat gerade nach Ihnen gefragt. Dann lassen wir Sie nicht länger warten. Wenn Sie mir bitte folgen wollen, Sir. Hallo, Theresa. Nehmen Sie Platz, Mr. Mayer. Wie lange sind Sie schon in Glasgow? Seit gestern Abend. Ah, wir zwei sind durchgebrannt. Mir ist nicht nach Witzen zumute. Ich mache Ihnen ein Angebot, Theresa. Ich höre. Ich sage Ihnen, was sich hier abspielt, und Sie sagen mir, was sich in London abspielt. In London spielt sich was Beknacktes ab. Wollen wir das zuerst rannehmen? Ich weiß nur nicht, wo anfangen. Und wenn Sie mit der ziemlich melodramatischen Nachricht anfangen, die Sie laut Jocelyn Coleman hinterlassen haben? Seine Worte? Seine Worte. Der schwule alte Sack. Sie verbergen mir etwas, Theresa. Sie sind ein Superschlauer. Das muss ich ja vielleicht sein, weil ich es mit so einer verkorksten Familie zu tun habe. Vielleicht sind wir ja so verkorkst, weil wir genau genommen nie eine wirkliche Familie waren. Und was mache ich mir darauf für einen Reim? Warum nicht einfach wörtlich nehmen? Tut es so weh, davon zu sprechen. Wer bin ich überhaupt? Wer? Wo? Wie? Was? Mal langsam, langsam. Was stand auf dem besagten Zettel? Der war für meinen Großvater bestimmt. Ich habe ihm geschrieben, dass ich nach Glasgow fahre. Und warum? Weil ich etwas über Coleman herausgefunden habe. Was? Dass er heimlich Bilder meines Großvaters verkauft hat. Ich kenne jemanden in Glasgow, der das beweisen kann. Haben Sie Coleman damit konfrontiert? Ja. Und? Wir sind uns fürchterlich in die Haare geraten. Aber erst als er sagte, er wisse Dinge über meinen Großvater, die ausreichten, ihn für den Rest seines Lebens hinter Gitter zu schicken. Und im Übrigen sei mein Großvater gar nicht mein Großvater. Sie stand auf und stürzte davon. Ließ mich als Geisel der Spekulation benachbarter Abendesser zurück, ihrer Missbilligung und variantenreichen Schadenfreude ausgeliefert, mit der sie den überstürzten Abgang registrierten. Aber ich machte keine Anstalten, ihr zu folgen, dachte mir stattdessen, dass es auch seine Nachteile hat, jung zu sein. Diese Traurigkeit und Melancholie. Dieser Mangel an Praxis. Und am Ende tat sie mir leid, wenn auch nicht allzu sehr. Als nach einer Weile klar war, dass sie fürs Erste nicht zurückkommen würde und als ich gelangweilt war von den Yuppie-Gesichtern, der Gutgeöltheit dieser jungen Leute, dem wohlberechneten Charme dieser wohlerzogenen Taschendiebe, die ihre Begleiterinnen mit sich führten wie parfümierte Kreditkarten, verließ ich meinerseits die Szene, fuhr in mein Zimmer hinauf und machte einen Anruf. Mayers Bücher? Wieso ist der Laden um die Zeit offen? Oh, sind Sie das, Mr. Mayer? Derselbe. Der Laden ist seit einer Stunde geschlossen. Wie kommen Sie zurecht? Ich lerne nicht aus. Mr. Mayer? Ja? Gibt es ein Buch mit dem Titel Die homosexuellen Herrscher Englands? Ja. Ist es selten? Nicht ausgesprochen. Eine alte Dame kam heute Nachmittag und... Miss Hitler. Verzeihung? Eine kleine, leise Stimme um die 70, teures Tweed-Kostüm. Ganz recht, ganz recht. Die kennt jeder Buchhändler in London. Sie sucht überall nach diesem einen Buch. Was ist denn so Besonderes an schwulen Monarchen? Ich glaube, sie will sie ganz einfach eliminieren. Und deswegen nennen wir sie Miss Hitler. Das ist ja eine komische Heilige. Tja. Mr. Mayer? Ja, Arnold. Teresa ist bei Ihnen, nicht wahr? Teresa ist in Glasgow, aber nicht bei mir. Es geht mich an sich nichts an. Haben Sie satt, manipuliert zu werden? Als Schauspieler gewöhnt man sich daran. Was wollten Sie wegen Teresa sagen? Weiß sie, dass ihr Großvater heute Nachmittag einen Herzanfall hatte und ins Krankenhaus gebracht wurde? Ich ließ mir von der Rezeption ihre Zimmernummer geben. Und während es bei ihr läutete, überlegte ich eine schonende Formulierung der zu überbringenden Nachricht. Aber ich wurde sie nicht los. Und als ich gerade wieder aufgelegt hatte, klopfte es an der Tür. Ich schlich mich leise hin, riss sie auf und fand mich zwei fremden Gestalten gegenüber. Die beiden trugen das blondeste Wasserstoff-Superoxidblond, das es je gab. Und dazu modisches Jungschwarz, was sie aussehen ließ wie zwei extravagante Beerdigungsunternehmer. Sie schwangen sich an mir vorbei ins Zimmer und der Junge machte als erster den Mund auf. Nur immer raus mit der Sprache. Welcher? Na, sagen Sie schon, was Sie denken. Nehmen Sie es, was gesagt. Das Mindeste wäre gewesen, dass wir aussehen wie die Wizards. Glauben Sie, Sie sind hier an der richtigen Adresse? Na, Sie heißen doch Mayer. Stimmt. Der Enkel des großen Gus Mayer? So denke ich von mir relativ selten, aber ja, stimmt. Ich dachte schon, der alte Henderson hätte den Durchblick verloren. Ah. Jetzt wissen Sie, wer wir sind. Sie sind die beiden, die etwas mit dem spanischen Bürgerkrieg vorhaben. Richtig. Wir versuchen gerade Geld bei Channel 4 locker zu machen. Ich dachte, Henderson hätte von einem Schulprojekt gesprochen. Verzeihung. Ha, ha, ha. Auf der Schule legen sie es nur darauf an, dich zu killen, damit die Einbalsamierer von der Uni was zu tun haben. Wie finden Sie die Idee von einem Film über den spanischen Bürgerkrieg? Fabelhaft. Pat und ich repräsentieren den neuen schottischen Film. Entzückt, seine Bekanntschaft zu machen. Paula führt Regie, ich bin Produzent. Und der alte Henderson? Kommt zur Premiere, wenn er kann. Er lässt sich bei Ihnen entschuldigen. Wofür? Kam ihm wohl hinterher, dass er ein bisschen kurz war. Oh, ich hielt ihn einfach für müde. Vielleicht hat er Ihre Vibrations gespürt. Vielleicht. Jedenfalls hat er uns gebeten, eine Info über Jock Cameron an Sie weiterzugeben. Ja? Das Letzte, was er von ihm weiß, ist, dass er auf einer Baustelle bei Kettering gearbeitet hat. Und wie lange ist das her? 4 Jahre sowas. Der Alte nimmt an, dass Cameron inzwischen weitergezogen ist. Fabelhaft. Er hat Ihnen eine Adresse aufgeschrieben. Er sagt, wenn irgendjemand weiß, wo Cameron steckt, dann diese Lady. Und ab schoben sie, die Wizards. Schienen sich von der selbst auferlegten Bürde, die Neugeburt des schottischen Films zu verkörpern, nicht erdrücken zu lassen, färbten sich vielmehr die Hoffnungen so hell wie ihr Haar. Der Zettel, den sie mir in die Hand gedrückt hatten, sah aus wie achtlos aus einem Kinderschulheft gerissen. Darauf stand, mit Bleistift geschrieben, ein Name, eine Adresse und eine Telefonnummer. Und die wählte ich, kurz entschlossen. Agnes McLaughlin. Ich bin Graham Mayer, Mrs. McLaughlin. Miss. Pardon. Wie war dein Name? Mayer. M-A-Y-E-R. Ich glaube nicht, dass ich jemanden dieses Namens kenne. Miss McLaughlin, ich habe Ihre Adresse von einem... Sie wollen mir nicht einen goldenen Rolls-Royce verkaufen oder eine Traumreise zu zweit nach Teneriffa oder irgendwas Albernes. Nein, wirklich nicht. Wer hat Ihnen meine Adresse gegeben? Mr. Henderson. Ich kenne mehrere Hendersons. Und dieser lebt im Valleyfield Altersheim. Was kann ich für Sie tun, Mr. Mayer? Ich suche einen Mann namens Jock Cameron. Ja? Mr. Henderson sagt, wenn jemand weiß, wo er steckt, dann Sie. Aha. Ich bin kein Polizeispitzel, Miss McLaughlin. Sie haben kurze Beine, Mr. Mayer. Was sind Sie denn? Ich bin Buchhändler. Das muss ich aber unbedingt genauer wissen. Wann immer es Ihnen passt. Warum kommen Sie nicht gleich vorbei? Wenn es Ihnen nicht zu spät ist. Also über die Zeiten von Beauty Sleeps will ich hinaus, wissen Sie. Sie haben die Adresse? Great Western Road. Fabelhaft, wenn Sie irgendwo unterwegs eine Tüte Milch auftreiben könnten. Der Taxifahrer wusste einen Laden, der noch offen hatte, und wir erleichterten einen schläfrigen Inder um einen Liter Milch. Dann fuhren wir eine breite Straße entlang, die noch in der Dunkelheit ihre Exklusivität zeigte. Eine fast pharisäerhafte Gediegenheit, die dem Fahrer wohl vertraut war. Das erste Mal in Glasgow? Herr Abt? Dass das eine bekannte Adresse ist, wo wir hinfahren, wissen Sie, ja? Inwiefern bekannt? Ja. Unter Denkmalschutz. Ach, tatsächlich? Von Greg Thompson gebaut. Werfen Sie mich raus, wenn ich Ihnen gestehe, dass ich den Namen noch nie gehört habe? Nee, nicht in diesen lausigen Zeiten. Ja, wer war Greg Thompson? Ein viktorianischer Architekt. Bescheuerter Typ. Aus allem, was er gemacht hat, wurde am Ende ein griechischer Tempel. Das Haus Nummer 247 auch? Ist nicht ganz so schlimm. Gefällt mir sogar ganz gut. Und was für Menschen leben in Greg Thompson Häusern? Menschen mit altem Geld. Er setzte mich vor steinernen Stufen ab und brauste davon. Als ob sein Gefährt einfach nichts zu suchen hätte unter dem Blick von 2000 Jahren. Ich stieg zu einer Tür hinauf, die von zwei korinthischen Säulen wie von zwei versteinerten Wächtern flankiert war, sich mit einem seltsamen Surren öffnete und in eine schwarz-weiß steingefließte riesige Halle führte. In der stand sie, eine untersetzte kleine Person, wie eine Miniaturschachfigur auf einem übergroßen Brett. Regelmäßige Gesichtszüge, das Haar ordentlich gekämmt. Nicht einfach eine Bewohnerin, die Besitzerin. Ach, Sie haben Milch aufgetrieben. Ach, das war nicht schwierig. Kommen Sie, gehen wir in die Küche. Ja. Hier habe ich sowieso die meiste Zeit meines Lebens verbracht. Bitte, setzen Sie sich. Leben Sie allein in dem riesigen Haus? Ach, die beiden oberen Stockwerke habe ich vermietet. Nicht ganz, was Sie erwartet haben. Ach, sagen wir, ich sehe Job Cameron nicht unbedingt in dieser Umgebung. Er hat dieses Haus nie auch nur betreten. Aber Sie kennen ihn. Zu einer bestimmten Zeit kannte ich zumindest seinen Körper besser als meinen eigenen. Sie waren ein Liebespaar. Nein, das waren wir nicht. Dann sagen Sie es mir vielleicht besser mit Ihren eigenen Worten, Miss McLaughlin. Ja. Was wissen Sie von ihm? Genau genommen nicht viel. Ich habe den Brief von Hemingway an ihn gelesen. Was für ein Bild haben Sie von ihm? Ich sehe ihn wohl in erster Linie als Soldaten, als großen Kämpfer. Große Kämpfer gibt es viele. Cameron war mehr als das. Inwiefern mehr? Ich möchte nicht gern wie eine geschwätzige alte Frau klingen. Wir haben uns doch darauf geeinigt, dass Sie sprechen. Ja. Ich mache uns nur erst einen Kaffee. Was sie tat, wie sie sich bewegte, das war alles flink, präzise, ökonomisch. Auf eine seltsame Weise unsentimental. Sie war im Einklang mit sich selbst, so schien es, hatte sich nicht vom Leben schieben lassen, keine hoffnungslosen Träume geträumt, nicht mehr verlangt, als angeboten wurde, hatte Geben und Nehmen wohl ausgewogen, war folglich gut gealtert. Sie glaubte an etwas. Und wenn dieses Etwas Gott war, in Ordnung. Und wenn nicht, tja, wie man so sagt, was sind schon Namen? Das erste Mal bin ich Jock Cameron auf Jamaika begegnet. In Kingston. Das dürfte 1920 gewesen sein. Sie wissen davon. Nur aus Büchern, deswegen bin ich so froh, dass ich mit Ihnen sprechen kann. Es gibt natürlich eine Menge gedruckter Zeugnisse. Ich muss Ihnen sagen, dass ich mich Jock Cameron zum ersten Mal nahe fühle. Das ist einer der erfreulichsten Sätze, die ich seit langem zu hören bekommen habe. Soviel ich weiß, hat er zu der Zeit in der britischen Armee gedient. Ja. Und er kam wegen Meuterns vor ein Kriegsgericht und wurde für schuldig befunden. Die allgemeine Meinung damals war, dass man ein sogenanntes Exempel statuieren müsste. Und was haben Sie zu dieser Zeit in Jamaika gemacht, Miss McLaughlin? Mein Vater war Offizier. Waren er und Cameron Freunde? Oh, alles andere. Mein Vater war ein Mensch mit Scheuklappen. Er schwor auf die Armeevorschriften wie andere bessere Menschen, auf die Bibel. Aber diesen Typ gibt es vermutlich gar nicht mehr. Wenn das mal stimmt. Oh, ich hoffe es doch sehr. Und dort sind Sie auf Cameron gestoßen? Wir sind uns nur einmal begegnet. Erinnern Sie sich noch, bei welcher Gelegenheit? Es war an dem Tag, an dem Sie ihn zur Verbüßung seiner Strafe zurück nach England geschickt haben. Ah ja? Ja, ich war am Hafen unten und sah den kleinen schwarzen Jungen zu, die nach Pennys tauchten. Plötzlich hörte ich etwas. Stimmen, ein rhythmisches Geräusch und lief ein Stückchen am Quai entlang. Und das war's dann. Links, rechts, Brust heraus, das Bein gestreckt. Ungefähr ein Dutzend an der Zahl mit aufgepflanztem Bajonett, die diesen einen Mann eskortierten. Sie hielten am Fallreb an und der gefährliche Bursche blickte zu mir hin. Ich hielt eine Blume in der Hand, weiß ich noch, eine rote. Er sah sie an und lächelte. Hübsch, das Mädchen. Hübsch, die Blume, sagte er. Dann, ohne zu überlegen, warf ich sie ihm zu. Und er fing sie auf und schon bugsierten sie ihn ins Schiff. Ach, mein Vater erfuhr von der Geschichte mit der Blume und da hat's was gesetzt. Aber später haben Sie ihn wieder getroffen. 16 Jahre später, im Spanischen Bürgerkrieg. Was haben Sie denn da gemacht, um Gottes Willen? Ich war Krankenschwester. Das war wohl meine Form des Meuterns. Wenn man so aufgewachsen ist wie ich, hatte man jede Gelegenheit, die dunkle Seite der Sache zu sehen. Die Heuchelei hinter der sogenannten Bürde des weißen Mannes, die Habgier, die Arroganz als Kehrseite des Empires in seiner Glorie. Also war das eine bewusste politische Entscheidung? Ich bin Schwester geworden, um, wie man heute sagen würde, einem vollendet repressiven Milieu zu entrinnen. Aber damit wollen wir es gut sein lassen. Und in Spanien trafen Sie Cameron wieder? Das war sozusagen unvermeidlich, weil er dort praktisch allgegenwärtig war. Er besaß eine phänomenale Energie. Aber daraus wurde dann doch noch eine nähere Bekanntschaft. Weil er sich eine Verwundung nach der anderen holte und ich diejenige war, die ihn wieder aufpäppelte. Sind Sie irgendwann mal auf die Geschichte mit der Blume zu sprechen gekommen? Ich nicht und er auch nicht. Aber jetzt erzähle ich Ihnen eine Geschichte, die sich bei Brunete abspielte. Schwester McLaughlin! Schwester McLaughlin! Was ist los? Kann ich Sie kurz sprechen? Was gibt's, Cameron? Ich habe ein Baby gefunden. Wenn ich Zeit hätte, das Lazarett zu verlassen, würde ich in 5 Minuten ein Dutzend verlassener Babys finden. Das ist aber ein ganz besonderer kleiner Wurm. Da sind sie alle. Aber den habe ich auf die Welt gebracht. Du lieber Himmel, Cameron. Gibt's denn gar nichts, was sie nicht können? Man kann alles, wenn man muss. Ja. Wo ist denn das passiert? In einem Granattrichter. Wieso? Was macht eine Schwangere in einem Granattrichter? Faschisten umbringen. Dann wollen wir hoffen, dass sie noch möglichst viele erwischt hat. Ich nehme an, sie ist tot. Ja, ich konnte die Blutung nicht stillen. Und wie stellen Sie sich das jetzt weiter vor? Sie müssen sich fürs Erste um den Kleinen kümmern. Fürs Erste. Und das heißt? Bis ich einen Weg gefunden habe, ihn nach Schottland zu schaffen. Das kann schwierig werden. Ich schaff das schon. Und der hat es geschafft? Oh ja, aber wie es weitergegangen ist mit dem kleinen Jungen, das ist die Geschichte eines anderen, wer auch immer dieser andere sei. Als ich die Bühnenbildstufen von Greek Thompsons denkmalgeschütztem Haus hinter mir ließ, schob ein bilderstürmender Glasgower Mond gerade einen Vorhang aus zerzausten Wolken beiseite und warf ein kaltes nördliches Licht auf die säulenbewehrte Großartigkeit und ließ sie mehr nach Thompson als nach Greek aussehen. Mit einem Mal wirkte es kitschig und unecht, ein unwirkliches Domizil für eine alte Lady, die es in ihrem Leben mit wirklichem Blut, wirklichem Leiden und wirklichem Tod zu tun gehabt hatte. Man spürt es ja, wenn man beobachtet wird. Ein uralter Instinkt lässt die Muskeln sich spannen, bereitet den Körper vor auf einen noch nicht ausgemachten Anschlag. Ein Messer, einen Speer, eine Kugel. Das machen die Augen, die wie ein Brennglas auf einen gerichtet sind. Und so war mein Kopf schon voll mit Geräuschen und Bildern der Gewalt, als ein Wagen heranpreschte, bremste und neben mir hielt. Sagen Sie nur, Sie laufen gerne im Regen spazieren, Mr. Mayer. Das ist eine Leidenschaft, die ich mit Greta Garbo teile. Wir wollen aber gern mit Ihnen reden, Witzbold. Na, wer könnte einer so liebenswürdigen Einladung widerstehen? Steigen Sie ein. Reichlich spät für einen Besuch, Mr. Mayer. Fand ich ja auch. Aber sie bestand drauf. Wer ist sie? Meine alte Nanny. Mr. Mayer, Geduld ist nicht die Tugend, für die Inspektor mit mir berühmt ist. Die wohlgesetzten Worte einer diplomierten Philologin. Aber ich habe kein Diplom. Nicht mal eines als Ordnungshüter? Sie machen den Fehler, sich für schlauer zu geben, als Sie sind, Mayer. Ach, nur wenn ich mich in so erlesener Gesellschaft befinde wie dieser. Gleich steigen wir aus und ich mache Sie fertig. Und da würden Sie so einfach zusehen, Lady? Wenn es sein muss. Und wenn sich herausstellt, dass ich ein Diplom in Karate an der Küchenwand hängen habe? Dann wird Ihnen jemand anderer die Fragen stellen. Also fahren wir fort. Die Dame, die ich besucht habe, heißt Miss McLaughlin. Am Türschild gibt es noch andere Namen. Sie hat die beiden oberen Stockwerke vermietet. Und sie ist eine alte Bekannte von Ihnen? Ich bin ihr heute Abend zum ersten Mal begegnet. Was war der Grund Ihres Besuches? Ein geschäftlicher. Was für Geschäfte wären das gewesen? Wenn Sie mich überprüft haben, wissen Sie ja, dass ich einen Buchladen betreibe. Das ist uns bekannt. Und den Namen kennen Sie auch? Natürlich. Er heißt die Fundgrube. Ja, weiter. Fundgrube heißt er, weil ich auf seltene und ausgefallene Bücher spezialisiert bin. Porno, hä? Dafür kann ich Ihnen gerne eine andere Adresse geben. Sie wollten die Gründe für Ihren Besuch bei Miss McLaughlin erklären. Ja. Ihr Vater war ein Offizier, der einen gewissen Ruf genoss. Nicht als Soldat, sondern zumindest in Buchhändlerkreisen als Sammler. Und zwar von seltenen militärgeschichtlichen Büchern. Bei seinem Tod erbte Miss McLaughlin die wertvolle Sammlung. Sie hat sie bis jetzt zusammengehalten, obwohl sie in all den Jahren anscheinend keineswegs auf Rosen gebettet war. Und wegen dieser Sammlung sind Sie nach Glasgow gekommen? Ja, in erster Linie. Ich hatte ein Gerücht gehört, dass sie bei einem entsprechenden Angebot jetzt eventuell bereit sei, sich von der Sammlung zu trennen. Ich wollte darüber Näheres herausfinden und im positiven Fall meine Chance wahrnehmen. Wir haben Mittel und Wege, das zu überprüfen. Mit Vergnügen. Sie haben gesagt, die Sammlung sei der Hauptgrund für Ihr Kommen gewesen. Was waren denn die anderen? Die dürften Sie kaum interessieren. Überlassen Sie uns, das zu entscheiden. Ja, dann entscheiden Sie, ob es Sie interessiert, dass ich in letzter Zeit sehr hart gearbeitet habe und fand, ich hätte mir eine kleine Pause verdient. Wer ist J.C., Mr. Mayer? J.C.? Ja. Wie wäre es mit Jeremiah Clark oder Jiminy Crickets, Joan Collins? Wir sprechen von Postkarten. Die Postkarten? Ja, die sich in Ihrem Hotelzimmer gefunden haben. Alle an ein und dieselbe Person gerichtet und von ein und derselben Person geschrieben. J.C. Jock Cameron. Aha. Dann sind Sie sicher auch auf die Namensliste gestoßen. Richtig. Die Sie hoffentlich nützlicher finden als ich. Jock Cameron, Mr. Mayer. Warum interessieren Sie sich für ihn? Ich glaube, das können Sie ein rein akademisches Interesse nennen. Inwiefern? Was wissen Sie vom spanischen Bürgerkrieg? Nicht sehr viel. Aber von einem Buch mit dem Titel Wem die Stunde schlägt, haben Sie schon gehört? Gewiss, gewiss. Ich hatte sogar meinen Hund, der Ernest Hemingway hieß. Was hat das mit diesem Cameron zu tun? Jock Cameron hat im spanischen Bürgerkrieg gekämpft und sich einen großen Namen gemacht. Mr. Mayer, sind alle Buchhändler so langatmig? Ich versuche nur, Sie ins Bild zu setzen. Machen wir bei den Postkarten weiter. Gut. Also die Postkarten gehören einem Freund, der sowas wie ein Aficionado des spanischen Bürgerkriegs ist. Er hat seit Jahren im Sinn, eine Biografie über Jock Cameron zu schreiben und hat ihn auch getroffen und sich seinen Segen geholt. Aber dann begannen die Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten? Cameron ist so eine Art Zugvogel. Heute hier, morgen da, übermorgen nirgendwo. Mein Freund konnte ihn nie lang genug an einem Ort ausfindig machen, um sich mit ihm zu einem gründlichen Gespräch zusammenzusetzen. Cameron hat ihm immer nur Postkarten geschickt. Bin jetzt in Swansea oder Drumnet Rocket oder wo auch immer. Spannend, aber völlig nutzlos. Was ist mit der Namensliste? Die Aufgeführten gehörten wie Cameron alle der internationalen Brigade an. Die hat Ihnen Ihr Freund gegeben? Ganz recht. Zu welchem Zweck? Die Idee war, dass einer von Ihnen eventuell weiß, wo sich Cameron zurzeit aufhält. Wie viele haben Sie schon aufgesucht? Einen alten Sauertopf namens Henderson. Konnte er Ihnen zu einer Information verhelfen? Nur zu einem Floh im Ohr. Dann haben Sie immer noch keine Spur von Cameron. So wenig wie Sie offenbar. Es gibt etwas, was Sie wissen sollten, Mr. Mayer. Tatsächlich? Im Zusammenhang mit den Postkarten. Ja. Sie wurden alle in Orten aufgegeben, in denen Bombenanschläge stattgefunden haben. Ach, doch wohl ein Zufall. Die Daten der Poststempel sind praktisch identisch mit den Daten der Anschläge. Und deswegen, Mayer, würden auch wir gern Cameron finden. Sie ließen mich aussteigen und ich ging zu Fuß zurück ins Hotel. Ein leichter Regen fiel und ich stellte fest, dass ich etwas Neues entdeckt hatte. Nicht über Cameron, sondern über zwei Naturen in mir selbst, die mich mit Stolz und Unruhe zugleich erfüllten. Und in diesem Zustand einer nervösen Euphorie und tropfend von Nässe betrat ich die Hotelbar. Sie hörten Spanische Schlösser. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Boyd, aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim. Zweiter Teil. Die Personen und ihre Sprecher waren Graham Mayer, Christian Brückner, Theresa Forrest, Katharina Palm, Jocelyn Coleman, Karl Liefen, Henderson, Herbert Weisbach, Nora McGill, Bettina Spier, McNeil, Walter Renneisen, Agnes McLachlan, Annemarie Schradig. Ferner Manfred Böhn, Judith Herbster, Walter Laugwitz, Matthias Lea, Michael Quast, Margarete Salbach, Willi Schneider, Christoph Zapatka und Katharina Zapatka. Ton Roland Seiler, Schnitt Christiane Köhler, Aufnahmeleitung Johannes Hertel, Musik Lutz Köhler, Regie Bernd Lau. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1989. Den dritten und letzten Teil hören Sie heute in einer Woche in der Nacht von Freitag auf Samstag um dieselbe Zeit, um 0:05 Uhr.